1. Kinder, gehorchtüren Eltern im Hirn, denn dies entspricht der gottlichen Ordnung und ist moralisch richtig. 2. Ere deinen Vater und deine Mutter, die dies das erste Gebot ist, das mit einer ausdrücklichen Verheißung verbunden wird. 3. Dies Verheißung besagt, dass es dir gegeben wird und du ein langes Leben auf der Erde führen darfst. 4. Vater solltet ihr Kinder nicht durch ungerecht Behandlung zum Zorn raisen, sondern es sei während Wörtens bewusnack den Maßstaben des Herrn erziehen. 5. Sklaven, gehorchtüren irdischen Herren mit Respekt und Aufrichtigkeit, so als würdet Christus selbst dienen. 6. Tut dies nicht nur oberflächlich, Menschen zu gefallen, sondern erfüllt als Diener Christi von Herzen den Willen Gottes. 7. Verrichtet euren Dienst mit einer positiven Einstellung, die letztlich dem Herrn und nicht bloß menschlichen Autoritäten dient. 8. Seid euch bewusst, dass jeder Mensch vom Herrn für das Gut belohnt wird, das tut, unabhängig von seinem sozialen Status. 9. Herren solltet ihr Sklaven ebenso behandeln und auf Drohungen verzichten, die wisst, dass denselben Herrn im Himmel hat. 10. Schließlich solltet ihr Kraft im Herrn suchen und euch auf die Gewaltig macht seiner Stark verlassen. 11. Legt die Wohlstandige Waffenrüstung Gottes, damit in der Lage seid, den hinterlistigen Strategien des Teufels erfolgreich zu widerstehen. 12. Den Unserkampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen übernatürliche Machte und die geistlichen Kräfte der Bosheit. 13. Greift die Schild die Rüstung Gottes, Tag der Prüfungsstand zu halten und nach dem Sieg in ihrer Position gefestigt zu bleiben. 14. Steht also fest entschlossen die, indem euch mit der Wahrheit umgürtet und die Gerechtigkeit wie einen schützenden Panzer trägt. 15. Seid in den Fassen bereit und entschlossen, die Friedensbotschaft des Evangeliums überall dorthing zu tragen, wo sie benötigt wird. 16. Greift vor allem zum Schild des Glaubens, mit dem die brennenden Geschoss des Bösen wirksam löschen und abwehren könnt. 17. Setz den Helm des Heils auf und nutz das Schwert des Geists, whilst das lebendige Wort Gottes darstellt. 18. Betet debi Jedesite in standig im Geist und blate wachsam, waren der beharlich verbit für all Heiligen leistet. 19. Betet Ortsförming, damit mir die Richtigen Wort gegeben werden, das Geheimnis des Evangeliums mutig und offen zu verkünden. 20. Obwohl ich mich wegen dieser Botschaft in Gefangenschaft befind, ist es mein Pflicht, sie weiterhin mit Freimütigkeit zu verbreiten. 21. Damit über mein Amtstand informiert seid, wird Duke Tychicus, ein treuer Diener im Herrn, ausführlich über als Berichten. 22. Ich habe in eigen zu euch gesandt, damit erfahrt, wie es uns geht, und ihr Herzen mutigen kann. 23. Ich wünsche den Bruden Frieden und Liebe in Verbinding mit dem Glauben, der von Gott und Jesus Christus kommt. 24. Dein Aid sei mit all jenen, die unseren Herrn Jesus Christus mit einer unvergänglichen und aufrichtigen Liebe wären.